schwarze Wolke. Ein Hörspiel, das Hubert von Bechtolsheim und Ernst von Kuhn nach dem gleichnamigen Roman von Fred Hoyl schrieben. Die Rollen und ihre Sprecher waren McNeil, Hans Söntger, Kingsley, Hans Christian Blech, Marlowe, Fritz Schröder-Jahn, Parkinson, Charles Renier, Anne, Gisela Höter, Herrick, Wilhelm Kürten, Royal Astronomer, Kurt Lieck, Lester, Walter Hilsbecher, Weichart, Herbert Fleischmann, Jensen, Dieter Eppler, Smith, Friedrich von Bülow, Barnett, Hans Bernhard. Ton und Schnitt Fred Bürk und Marlies Kranz. Elektronische Klangkompositionen Johannes Aschenbrenner. Regie Marcel Wall. Sie hörten eine Produktion des SWF aus dem Jahr 1958. Am kommenden Donnerstag senden wir um die gleiche Zeit den zweiten Teil des Hörspiels »Die schwarze Wolke« nach dem gleichnamigen Roman von Fred Hoyl. Und hier noch zwei Hinweise. Die neue Hörspielbroschüre für das zweite Halbjahr 2006 ist da. Sie kann unter der Servicenummer 0185 5 929 222 bestellt werden. 0185 5 929 222. Mitglieder im SWR2-Club erhalten das Programm übrigens automatisch. Die ARD sucht für einen Wettbewerb unveröffentlichte Kurzhörspiele freier Produzenten. Länge maximal 15 Minuten, Einsendeschluss 15. August. Dem Gewinner winkt eine Studioproduktion und Sendung im Radio. Und er wird zu den ARD-Hörspieltagen im November nach Karlsruhe eingeladen. Informationen im Internet unter radio.ard.de.